Schön. Hallo, guten Tag. Lale ist mein Name und ich bin zuständiger Arzt für Sie. Wie kann ich... Können Sie noch mal Ihren Nachnamen sagen? Lale ist mein Name. Lale, hallo Herr Lale. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin heute zu Ihnen gekommen, weil ich tatsächlich seit einiger Zeit eine Gelbfärbung der Haut und der Augen habe. Und das hat mir Sorgen gemacht. Deswegen wollte ich einmal vorbeischauen, ob Sie mir helfen können. Okay, und ja, jetzt würde ich gerne einfach zu Ihnen ein paar Sonnenfragen und können Sie bitte, wie heißen Sie erstmal? Entschuldigung. Mein Name ist Krebs. Peter Krebs. Krebs. Wie K-R-I-B und S. Genau, K wie Konrad, R wie Richard, E wie Emil, B wie Bertha, S wie Siegfried. Okay, Herr Krebs. Und wie alt sind Sie? Ich bin genau 50 Jahre alt geworden dieses Jahr. Dieses Jahr, 55? Ja, ich bin am 4. Januar 1973 geboren. Im Januar 1973, das habe ich 70, 73. angezählt. Bin 50 Jahre alt. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,72 Meter groß und wiege knapp 80 Kilogramm schwer. Und, ja, was führt Sie uns? Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe tatsächlich seit einiger Zeit habe ich eine Gelbfärbung meiner Augen gemerkt und meine Frau sagte auch, dass mein Körper gelb aussehe. Seit einigen Tagen. Ich verstehe Sie sehr schlecht. Entschuldigung. Können Sie vielleicht irgendwie das Mikrofon näher stellen? Ich verstehe Sie sehr schlecht. Ja, ich weiß Das heißt, für das nicht. schon gelb. Machen wir schon, buyurun. Okay, Sie haben seit einigen Tagen ja, Geldverwertung schon bemerkt. Genau, ich habe das selber im Spiegel bemerkt, aber meine Frau sagt auch, dass mein Körper gelb aussehe. Das habe ich jetzt selber nicht bemerkt, aber deswegen bin ich ein bisschen besorgt. Ich wollte es mal nicht vorstellen. Haben Sie Schmerzen? Nicht wirklich, nein. Also ich habe generell Rückenschmerzen, aber jetzt wegen dieser Geldfarbe habe ich keine Schmerzen. Ja, Können Sie beschreiben, dass Sie irgendwie eine vorher Leber Erkrankung haben oder? Also mir ist keine Lebererkrankung bekannt. Nein, ich bin eigentlich, bis auf meine Rückenschmerzen, habe ich keine Probleme. Ja, die sind kerngesund eigentlich, ohne diese Geldverwertung. Wie bitte? Sind Sie kerngesund ohne diese? Okay, Sie. Also ich wiederhole nochmal, ich habe eine Gelbfärbung meiner Augen bemerkt und meine Frau sagt auch, dass mein Körper gelb aussehe. Okay, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Seit einigen Tagen haben Sie schon gesagt, aber können Also, Sie etwas bestimmte ja, Zeitraum? also seit 5 Tagen habe ich das bemerkt mit meinen Augen und jetzt sagte meine Frau halt auch, du musst jetzt mal zum Arzt gehen, da muss irgendwas sein. Okay. Haben Sie schon mal in einer Vorsorgeuntersuchung schon gewesen? Also ich war letztes Jahr bei meinem Hausarzt gewesen und da haben wir nochmal meine Medikamente besprochen, aber ansonsten hat er mir Blut abgenommen und hat nichts weiteres gesagt. Okay. Und schon mal eine Ultraschalluntersuchung schon gehabt. Bauchultraschalluntersuchung schon Ja, gehabt. schon Jahre her, ne? Schon Jahre her. Und Das ist schon war Jahre alles her ganz da. normal? Ich glaube schon, ich erinnere mich da gar nicht mehr so richtig dran. Ich glaube, dass alles in Ordnung war. Da hatte ich Probleme mit meiner Niere gehabt. Und da hatte der Hausarzt mal einen Ultraschall gemacht. Da war aber, glaube ich, alles okay gewesen. Okay. Und ja, haben Sie schon in letzter Zeit ungewollt abgenommen oder zugenommen? Nicht wirklich, nein. Also ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ich habe eher so ein bisschen zugenommen. Mhm. Wie viel Kilogramm haben Sie schon gemessen? Habe ich nicht gewogen. Also ich wiege Mhm. normalerweise ungefähr 82 Kilo oder so. Ich habe es jetzt aber nicht gewogen. Nochmal. Okay. Und haben Sie Fieber, Nachtschweißausbruch oder so Habe eine ich nicht bemerkt, Beschwerden? habe ich nicht bemerkt, nein. Mhm. Also mir ist nur ein bisschen Okay. aufgefallen, dass ich jetzt seit ungefähr ja, 1,5 Wochen ein bisschen müde bin tatsächlich. Also ich bin nicht mehr so belastbar wie vorher, habe ich das Gefühl. Okay, und ja, welche Erkrankungen haben Sie? Erkrankungen, wie meinen Sie das? Ja, ich meine, ja, Sie haben schon erwähnt, dass Sie wegen einer Nierenprobleme beim Arzt gewesen Ja, das sind war und Jahre her, ne? Das ist jetzt nichts Neues. Also habe ich keine Beschwerden mehr. Da hatte ich damals Probleme gehabt. Das war, weiß ich nicht, vor 15, 20 Jahren gewesen oder so. Also ich habe eigentlich aktuell habe ich Rückenschmerzen, da nehme ich Medikamente für ein. Mein Hausarzt sagte mir, dass ich erhöhten Cholesterin hätte und nehme mein Cholesterin-Medikament dafür ein und nehme ein bisschen was für meine Psyche ein. Also, weil es mir manchmal psychisch nicht gut geht, hatte mir so und ein bisschen Angstgefühle habe, hatte mir ein Antidepressivum aufgeschrieben. Und ansonsten, ja, Bluthochdruck oder Nee, Blutkrankheit haben Sie sicher nicht. nee, nee, ist noch nicht, möchte ich auch nicht haben, danke. Okay, und ja. Und regelmäßige Medikamenteneinnahme. Welche Medikamente nehmen Sie? Also ich nehme Ibuprofen ein für Mhm. meinen Bei Rücken. Rückenschmerzen, ja. Ja, ich hab einen Bandscheibenvorfall und dann nehme ich auch Paracetamol ein. Das nehme ich schon jeden Tag eigentlich ein. Das hilft mir auch ganz gut. Und jeden Tag nur einer bekommen Sie. Nee, ich nehme Ibuprofen tatsächlich Paracetamol. zwei bis dreimal. Paracetamol, je nach Beschwerden, wenn Ibuprofen nicht hilft, nehme ich zusätzlich eine Paracetamol ein. Und diese E-Book-Tablette, wie viel Milligramm? 400 oder 600? Nee, 600, ich schreibe mir meinen Hausarzt auf. Okay. Und für Ihre Cholesterinwerte nehmen Sie auch regelmäßig Ja, da nehme Medikamente? ich jetzt seit ungefähr 6 Monaten, nehme ich Atorvastatin ein. 40 Milligramm. 60 Milligramm. 40. 40. 40. Okay. Und einmal pro Tag. Genau, einmal abends. Am Abend. Okay. Und ja, sind Sie schon operiert worden? Ich bin nicht operiert worden, nee, bis jetzt noch nicht. Und ja, rauchen Sie Zigaretten? Ich habe aufgehört. Vor ungefähr 10 Jahren habe ich aufgehört. Ich habe 20 Jahre geraucht und dann habe ich aufgehört. Okay, seit 10 Jahren sind Sie schon. Nicht mehr Ja, Raucher, genau. nicht Raucher. Und in diesem 20 Jahr, wie viel haben Sie schon geraucht? Das war nicht viel, so, weiß ich nicht. 5 bis 10 Zigaretten am Tag vielleicht. Okay, und trinken Sie Alkohol? Manchmal. Manchmal. Manchmal. Ja, hauptsächlich am Wochenende. Jedes Wochenende oder nur Ja, gelegentlich, keine fast jedes Wochenende ein bisschen. Fast Ahnung. jedes Wochenende. Und wie viel und was trinken Sie? Es kommt also meistens ist Wein, Bier natürlich, ne? Und ja, es kommt immer noch von, wenn wir Gesellschaft haben, kann es auch ein bisschen was Hochprozentigeres sein. Okay. Und ja, das ist ja ein Zweifelflasche oder ja. Ja, was meinen Sie, Bier oder Wein? Ja, beide. Weil, ja, Wein nicht eine ganze Flasche, nee. Eine halbe vielleicht, ja. Wir schon ein, zwei Flaschen, in Sicherheit. Okay. Und haben Sie Erfahrung mit dem Drogen? Ob ich Drogen einnehme? Ja. Ich nehme aktuell Wahrscheinlich, keine Drogen. das ist eine regelmäßige Frage für uns. Also nehmen Sie das nicht persönlich. Ach so, okay, nee, ich nehme keine Drogen ein. Nein. Okay. Und haben Sie Allergien? Nicht bekannt. Und sind Ihre Eltern schon am Leben? Meine Mutter ist verstorben aufgrund eines Schlaganfalls letztes Jahr. Und mein Vater, der lebt noch, der ist dement und der ist im Altersheim. Bei Ihrem Vater gibt es bekannte auch eine andere Erkrankung. Ne, der nimmt Medikamente ein, aber ich glaube, gegen Blutdruck, gegen Zucker nimmt er was ein. Ansonsten nimmt er was für die Demenz ein. Er nimmt was für die Prostata ein. Und Okay. ja, mehr weiß ich nicht. Arbeiten Sie? Ich bin berufstätig. Ich bin Maschinenführer in einer Firma. Und wie arbeiten Sie? Ist Ihre Arbeit stressig oder? Der übliche Stress, also ich bin in Schichtarbeit. Also ich arbeite Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht und mache das aber ganz schon jetzt seit über 25 Jahren und bin eigentlich so zufrieden. Also. Aber es gibt immer Okay. Stress, ne? Überall gibt es Okay, Stress. ja, Sie haben recht. Und ja, schon ein paar Fragen für Ihre Beschwerden soll ich auch fragen. Ja, diese Gelbverfärbung, haben Sie schon mal früher gehabt oder das ist erstmal? Das erste Mal, dass ich es habe. Und haben Sie schon etwas dagegen gemacht? Gegen die Geldverfärbung? Ja. Was kann man da machen? Ja. Soll ich weiß Zum Arzt anmalen gehen oder oder was? zum Arzt gehen oder. Nee, deswegen bin ich ja jetzt hier. Ich bin heute an Das dem ist das, Sonntag, ja. am Sonntag Das ist heute hier, Ihre weil ich Erst. mir Sorgen mache. Okay, das ist Ihre Erstarztbesuch mit Genau, dieser richtig, Beschwerde. ganz, ganz genau. Okay. Ich habe schon alle meine Fragen schon gestellt und wenn Sie Fragen haben, kann ich gerne antworten. Was habe ich denn? Oder ja, oder wenn Sie etwas hinzufügen, ja, kann ich gerne hören. Sie müssen fragen, ich muss antworten. Ich weiß es nicht, was Okay. ich mache. Soll ich wieder nach Hause gehen? Oder was machen wir jetzt? Ja, jetzt ja, für die Diagnose sollen Sie erstmal hier bleiben, damit wir die bestimmte Diagnose hier klären können. Was habe Und ich denn? Wissen Sie denn, was ich habe? ja, no normalerweise diese Geldverfärbung kommt bei ja, eine Wert von Blut ist schon erhöht sein. Das macht diese Geldverfärbung, das nennen wir als Bilirubin. Und meistens, das ist eine Endprodukt von unser Blutkörbchen, wenn zerstört ist. Also habe ich eine Bluterkrankung? Kann auch sein, aber auch kommt auch manchmal Lebererkrankungen auf. Wenn man Lebererkrankungen hat oder diese Gallenblasen ist schon irgendwie kaputt ist, dann ja, können Sie auch diese Geldverwendung haben. Deshalb sollen wir erst ein paar Diagnostik hier machen und ich jetzt würde gerne ein Blut abnehmen und Kann es sein, dass ich Krebs habe? am schlimmsten Fall, ja, das ist möglich. Das steht in Ich habe Wahrscheinlichkeit, ja. Aber Krebs. jetzt, das können wir nicht so sagen, aber erstmal, ja, sollen wir die einfache Dinge klären und danach, wenn sie am schlimmsten Fall, ja, das ist auch. Ich habe Kinder. Ich habe Kinder, ich bin noch jung. Mhm. Ja, ich kann, ja, wir sind hier ein gutes Team und ja, hier machen wir alles, was wir machen müssen. Oh Mann. Mhm. Soll ich lieber in ein anderes Krankenhaus gehen? Ich empfehle jetzt, dass Sie erst hier bleiben und die erste diagnostische Maßnahmen hier wahrnehmen können. Ja, okay, was machen Sie denn jetzt mit mir hier? Jetzt eine Blutuntersuchung machen wir und danach einige bildgebende Verfahren können wir auch. Was heißt das bildgebend? Ja, das nennen wir am schlimmsten Fall oder am Ende dieser diagnostische Vergehen das nennen wir ERCP oder MRCP. Mit den beiden können wir die Gallenblasen weg oder Gallenwege können wir sehen mit diesen Untersuchungen. Also danach. Sie nehmen mir jetzt Blut ab und dann machen Sie eine sogenannte MRCP direkt. Ja. Okay. Okay. Machen Sie das? Selber nicht, aber ich werde immer dabei. Und das macht man auch sonntags jetzt, oder? Erst im Krankenhaus. Bleiben Sie hier. Erst bleiben Sie hier und danach, ja, morgen früh, das können wir vereinbaren. Morgen früh. Und das muss gemacht werden, oder gibt es denn nicht andere Methoden, nicht die man machen kann? Ja, erstmal Blutultraschall auch, natürlich nicht Blut, Bauchultraschall. Eine Ultraschalluntersuchung. Okay. Das, was der Hausarzt bei mir gemacht hat damals, oder? Ja, wie genau, eine Bauchultraschall machen wir auch hier. Okay, verstanden, alles klar. Okay, gut. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ja, da gibt ein paar Fragen, fehlt noch, ja. Wie ist der Stuhl, Urin, haben Sie Pruritis, leiden Sie unter Pruritis, ja, über den Ekterus, wir haben noch nicht gestellt. Ja, also ich habe tatsächlich bemerkt, dass mein Stuhl heller geworden ist. Urin? Urin, dunkel. Also dunkler als sonst. Juckreiz? Jetzt, wo Sie so fragen, ein bisschen, ja, hier so am Oberkörper, ein bisschen. Habe ich das auch, ja. Sind Sie schon einmal operiert worden? Nee, habe ich eben geantwortet, nein. Impfstatus? Impfstatus, letztes Jahr hat mein Hausarzt das kontrolliert. Das wäre alles in Ordnung gewesen, alles aktuell. Allergie und Unverträglichkeit hat gefragt. Ja, ich habe keine Allergie. Und wie ist Ihr Appetit? Ja, in der letzten Zeit ein bisschen weniger, aber ich habe auch irgendwie zugenommen. Ich weiß gar nicht, warum. Ihre Verwandtschaft oder Ihre Kollegen ähnliche Beschwerden gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Meine Frau hat mir nur gesagt, dass es bei ihr im Bekanntenkreis wohl jemanden gab, der Leberkrebs gehabt hat. Deswegen bin ich heute hier. Letztes zwei Monaten sind Sie irgendwelche Reis? Nee, ich war nicht in der Reise. Ich war nicht im Ausland. War ich nicht. Noch eine Frage, seit wann nehmen Sie Paracetamol ein? Ja, das nehme ich schon seit etwas längerer Zeit ein. Also ich habe Rückenschmerzen, ich nehme hauptsächlich Ibuprofen ein und wenn das nicht ausreicht, wegen meinem Bandscheibenvorfall, dann nehme ich manchmal auch Paracetamol ein. In der letzten Zeit etwas häufiger als sonst. Also ungefähr kann es sein 3, 4 Jahre? Ach so, meinen Sie das? Nee, nicht so lange. So ein Jahr vielleicht. Okay. Sie haben gesagt, vor 9 Monaten Cholesterolemie gestellt. Genau, also ich war bei meinem, ich wiederhole das nochmal eben ganz kurz, ich war bei meinem Hausarzt für den Check-up, habe ich mich vorgestellt und der hat mir dann im Blut abgenommen, hat dann gesehen, dass ich erhöhtes Cholesterin habe und hat mir dann ein Atorvastatin aufgeschrieben. Und der hat mir aber auch zusätzlich, habe ich eben vergessen zu sagen, oder Sie haben es nicht mitbekommen, wegen meinen Angstzuständen Sertralin aufgeschrieben. Sertralin. Mhm. Wie viel Milligramm? Morgens und abends nehme ich das jetzt ein, 50 Milligramm. Noch andere Fragen, Kollegen? Fangen wir an, Lale. Ja. Mhm. Schön. Hallo, Herr Obert. Und ja, wenn Sie Zeit haben, ich würde gerne einen Patienten vorstellen. Gerne, bitteschön. Mhm. Und Herr Krebs, 50 Jahre altiger Patient, stellte sich vor, wegen seit 5 Tagen bestehenden Ikterus und einer zusätzlich berichtete er eine Schüttel und Schüttel, heller Schüttel und dunkler Wasserlassen, dunkler Urinstatus und eine dunkle Verfärbung des Urins. Mhm. Dunkle Verfärbung des Urins. Und ja, er berichtet, dass er in der letzten Zeit ein bisschen zugenommen habe und ein bisschen Leistungsknick. Ja, aber bei der Vorsorgeuntersuchung gibt es bestimmte Dinge bei der Lebererkrankungen oder wegen der Lebererkrankungen gibt es keine bestimmte Auffälligkeiten. Und Herr Krebs leidet an Hyperlipidämie, die Atorvastatin 40 Milligramm seit 6 Monaten behandelt und wegen seiner Angststörung bekommt er regelmäßig Sertralin 50 Milligramm abends und morgens und abends. Und wegen seinem Bandschiebenvorfall bekommt er 2-3 Tabletten Ibuprofen am Tag. Und wenn die Schmerzen nicht beruhigen, dann bekommt er zusätzlich 500 Milligramm Paracetamol. Und keine bekannte Voroperation, keine bekannte Allergie. Und in der Familienanamnese gibt es, seine Mutter sei von einem Apoplex gestorben und sein Vater leidet unter Demenz und bekannte Blutdruck und Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie. Und er arbeitet als Maschinenführer. Ja, ganz normalen Stressbedingungen bei der Arbeit schon bei der Patient angegeben. Und Verdachtdiagnostisch Die Beschwerden spricht für eine, ja, ja, Kollegialitätsis oder eine Kollegitis auch kann sein. Die Frage ist ja, Cholangitis passt eher das nicht. Er hat kein Fieber, er hat kein keine. Fieber. Ja. Schmerzen auch schon nicht berichtet. Und, richtig, ja, ganz genau. Und ohne Schmerzen und ohne Fieber, ja. Das, also wenn, ich würde eher sagen, er hat einen unklaren Ikterus. Unklaren Ikterus. Mhm. Und wir müssen jetzt herausfinden, warum er diesen Ikterus hat. Was machen Sie denn mit mir? Was machen wir denn mit dem Patienten jetzt? Ja, ich würde gerne jetzt körperlich untersuchen. Und ja, ich suche irgendwie eine Gallenbruchschmerzen oder ja, das kann man auch Murphy-Zahlen bezeichnen. Und zusätzlich nehme ich Blut ab und besonders Bilirubin-Werte für uns direkt weiter. Okay, Bilirubin ist erhöht. Und was machen Sie noch? Was kontrollieren Sie noch im Blut? Und CRP und Blutsenkungsgeschwindigkeit. Die CRP ist gut, Blutsenkung muss man nicht unbedingt machen. Aber was ist mit den Leberwerten? Und ja, Alkalinphosphatas und ja, Gamma-Glutamin-Transfer. Das sind die sogenannten Cholestase-Parameter, ne? Bilirubin, direkt, indirekt, alkalische Phosphatase, GOT, GPT oder ALT, AST. Ne? Okay. Man kann noch die Lipase mitmachen zusätzlich. Dann hat man alles komplett, um zu gucken, ob was in der Bauchspeicheldrüse ist. Wichtig ist hier aber auch die Gerinnung mitzumachen, Gerinnungswerte. Ne? Ob da ein Problem schon an der Gerinnung ist, wenn er zum Beispiel eine Thrombozytopenie hat. Ne? Das zeigt einen Leberzellschaden, kann man aber auch an GOT und GPT einsehen. Wichtig ist auch die Gamma-GT, die habe ich vergessen zu sagen. Ne? Die Gamma-GT ist auch wichtig. Okay, Sie nehmen den Patienten Blut ab, was machen Sie noch so? Schicken wir ihn dann wieder nach Hause oder was machen wir? Nein, ich glaube, der Patient erst herbleiben, soll erst herbleiben. Und ja. Was machen Sie noch in der Ambulanz? Was kann man noch machen, ganz schnell? Bauchultraschall. Bauchultraschall, ganz genau. Ne? Und was gucken Sie sich da besonders an? Ja, ob der Patient schon Cholelithiasis oder ja, ja genau, ob er eine Cholezystolithiasis hat, ob er eine Cholodocholithiasis hat, ob er Lebermetastasen hat, ob er eine Leberzirrhose hat, ob er eine Leberstauung hat, ob er ein Pankreaskopfkarzinom hat. Ne? Müssen Sie den DHC mit beurteilen? Es gibt verschiedene Differentialdiagnosen bei Ikterus. Ganz viele und die muss man dann abklären. Ne? Nennen Sie doch mal bitte einfach mal 5 Differentialdiagnosen. Nennen Sie mal welche. Ja, wie gesagt, Cholelithiasis, Cholelithiasis und Pankreas, Kopf, Karzinom. Karzinom, ja. Und was ist das? Auch, ja. Was ist denn? Ja. Sagen Sie ruhig. Leberzirrhose oder? Ja. Kann es auch was Infektiöses sein? Kann es eine Hepatitis sein? Ja, bei der viralen Infektion. Hepatitis, ne, kann ja, sein. Ja, Hepatitis. Eine virale Infektion von Hepatitis. Was müssen Sie bei diesem Patienten, sagen wir mal, Sie haben jetzt das Ultraschall gemacht, ne? Das geht ganz schnell, Sie haben die Laborwerte bekommen, im Ultraschall sehen Sie nichts, gar nichts. Ja, ist alles in Ordnung, beispielsweise. Ja. Und was müssen Sie bei dem Patienten differenzialdiagnostisch noch in Betracht ziehen, warum er diesen Ikterus haben könnte? Aufgrund seiner Anamnese. Ja, wenn ich bei der Ultraschalluntersuchung Abdomenultrasonographie keinen gefunden habe, dann ja, die. Nein, meine Frage ist anamnestisch. Sie haben ihn befragt. Er hat Ihnen geantwortet. Ne? Er hat Ihnen Informationen gegeben. Und warum könnte er doch ein Ikterus haben, obwohl wir im Ultraschall nicht sehen? Was könnte der Grund für den Ikterus oder für das Leberversagen sein? Er nimmt ja eine Reihe von Medikamenten ein, ne? Haben Sie mal die Medikamente sich angeschaut? Er nimmt NSAR ein, er nimmt Paracetamol ein, er nimmt Atorvastatin ein, er nimmt Sertralin ein. Das sind alles Medikamente, die zusammen auf die Leber schlagen können. Müssen nicht, können aber, ne? Es kann sein. Richtig? Müssen Sie immer, wenn Sie Anamnese machen, müssen Sie das immer, Sie müssen immer mit dran denken. Ja, es muss nicht immer organisch sein. Es kann auch durch Medikamente verursacht sein. Iatrogen verursacht sein. Ja? Okay. Wenn Sie, ich gehe nochmal auf das Ultraschall ein. Worauf gucken Sie auch? Nicht nur auf die Leber, sondern auf das Pankreas, auf die Gallenblase. Worauf schauen Sie noch? Ob es ein Leberversagen oder ein fortgeschrittenes Leberversagen sein könnte? Was suchen Sie im Bauchraum? Aszites zum Beispiel, ne? Kann man auch im Bauchraum schon sehen für ein fortgeschrittenes Leberversagen zum Beispiel, ne? Was können Sie noch in der Bildgebung machen? Also nicht heute, sondern morgen vielleicht. Das haben Sie schon erwähnt eben bei der Anamnese. Und ja, RCP und Zum MACP Beispiel auch. kann man machen, ne? Muss man aber nicht sofort machen eigentlich. Ne? Ultraschall ist das A und O. Ne? Man kann eine Magenspiegelung mit einer Endosonographie machen. Ne? Endosonographie kann man im Rahmen einer Magenspiegelung das Pankreas, die Leber mit beurteilen. Oft kann man ja im Ultraschall das Pankreas nicht gut sehen, weil es luftüberlagert ist. Ne? So viel Luft über das Pankreas. Oder wenn Sie unerfahren sind mit Ultraschall und Sie können Ultraschall nicht gut, dann ist immer gut, wenn ein erfahrener Arzt am nächsten Tag eventuell eine Endosonographie macht. Ne? So ein ganz einfaches Verfahren eigentlich. Alternativ können Sie natürlich auch einfach ein MRT machen. MRT, Abdomen geht auch. Ne? Aber können Sie natürlich nicht sonntags machen, sollten Sie am nächsten Tag machen. Oder? Würden Sie das bestätigen? Meinen Sie diese MRT und so MRT Abdomen, aber Das können Sie sonntags schwierig machen, ja. Wenn es kein ja, sonst akuter Fall ist, dann macht man das nächsten Tag oder danach den Tag. Es ist ja jetzt nichts, was akut ist. Er hat das schon seit 5 Tagen. Ne? Sie müssen nur im Ultraschall schauen, ob er eine Abflussstörung hat oder ob er eine erhöhte Entzündungs Wert hat, ob man direkt Abhilfe schaffen muss. Ne? Wenn man einen Stein wegnehmen muss, zum Beispiel, der blockiert, ne? Wenn die Gallenfluss behindert sein sollte. Das müssen Sie nur in der Akutphase einmal sehen und dann kann man agieren. Ne? Man sollte dem Patienten gegebenenfalls auch Antibiotikum geben, muss man aber nicht immer machen. Kann man machen, muss man nicht machen. Ne? Kennen Sie Und sich so mit jetzt, ich, kennen Sie sich so, ja? Fragen Sie mal. Entschuldigung, was kenne ich Kennen Sie oder? sich mit Ikterus aus? Kennen Sie die? Ja. Ja, okay. Ikterus kann ja auch vom Herzen kommen, ne? Man Wegen hätte zum Beispiel. der wenn Ja, haben Sie den Patienten gefragt, ob er Unterschenkelödeme hat? Nein, das habe ich Na, nicht. es kann sein, dass er auch Unterschenkelödeme hat, Rechtsherzversagen hat zum Beispiel, ne? dann kann es auch sein, dass er ein eventuell eine Stauungsleber hat. Das kann auch sein, ne? Muss man immer mit dran denken. Ja, das kann auch. Ne? Dass es nicht nur unbedingt immer das die Leber ist. Bei Ikterus muss man global denken. Man muss an alles denken. Ne? Man darf nicht zuerst sagen, ja, er hat auf jeden Fall Krebs. Sie haben Krebs, Sie haben ein Karzinom, Sie werden sterben. Das geht nicht. Ja, Sie müssen gucken, ob das ganzheitlich betrachten. Ja? Ja, richtig. Deswegen habe ich gefragt, Sie müssen immer mehrere Differentialdiagnosen. Er kann auch eine Hämolyse haben. Ne? Wenn er jetzt, wenn Sie das Bilirubin direkt, indirekt geschaut haben, vielleicht hat er ein Lymphom, ne? Zum Beispiel. Er hat eine Autoimmunhämolyse zum Beispiel. Es gibt viele Differentialdiagnosen, die wir jetzt hier nicht besprechen können, aber die Sie nochmal nachlesen sollten. Ne? Das ist ein großes Thema, Ikterus. Welche Therapie vorschlagen? Meine Therapie wäre, erstmal die Medikamente abzusetzen. Also Ibuprofen, alles absetzen und dann Ultraschall machen. Wenn wir im Ultraschall nichts Gravierendes gesehen haben, also kein Stein zum Beispiel, wir haben keine Leberzirrhose gesehen oder dergleichen, erstmal alles absetzen, Kontrolle am nächsten Tag der Laborwerte, ob die steigen oder nicht steigen oder 2 Tage später. Er hat ja keine Schmerzen. Ne? Aber was wir machen sollten, wäre auf jeden Fall zu schauen, ob er ein Pankreaskopfkarzinom hat. Das kann man sehr schwer in der Ambulanz sehen. Oft kann man nur sehen, wenn man eine Abflussstörung auch sehen kann, wenn der DHC komprimiert wird, ne? Der Ductus Hepaticus. Und ich habe jetzt diesen Fall etwas schwierig dargestellt. Es könnte alles sein. Ne? Es könnten Medikamente sein. Es könnte ein Tumor sein, es könnte ein Stein sein, es könnte alles sein. Es kommt immer auf das Labor an. Wenn er erhöhte Entzündungszeichen hat, zum Beispiel er hat CRP-Erhöhung, er hat Fieber, er hat Schüttelfrost, dann sollte man ein Antibiotikum geben, auf jeden Fall. Ne? Damit man eine Cholangitis vermeidet zum Beispiel. Ja? Und man sollte alles Hepatotoxisches weglassen. Diese Medikamente sind alle hepatotoxisch. Ja? Die muss man alle weglassen und schauen, wie sich der Patient entwickelt. Der Patient hat ja auch gesagt, er hat das Atorvastatin erst seit einigen Monaten bekommen, Sertralin auch, und er hat in der letzten Zeit vermehrt zusätzlich zum Ibuprofen Paracetamol eingenommen. Des Weiteren trinkt er regelmäßig Alkohol am Wochenende. Am Wochenende. Ne? Er hat einiges. Ja? Also dieser Patient muss komplett überarbeitet werden. Chronische Hepatitis. Welche Symptome haben wir gesehen? Chronische Hepatitis? Ja. Keine. Diese Patienten stehen. Also eine chronische Hepatitis macht in der Regel keine Beschwerden, wenn sie nicht fortgeschritten ist. Die meisten Patienten wissen aber, dass sie eine chronische Hepatitis haben, ne, weil es halt chronisch ist, schon länger andauert. Und die meisten sind auch in Behandlung, zur Kontrolle zum Beispiel. Ne, auch wenn sie nur Träger von Hepatitis B sind, müssen sie regelmäßig kontrolliert werden. Ne? Sie müssen auch, wenn sie jetzt nicht Träger, sondern eine aktive chronische Hepatitis haben, dann müssen sie normalerweise jede 6 Monate, mindestens jedes Jahr, einmal die Viruslast bestimmt bekommen. Entweder vom Hausarzt oder von dem Hepatologen oder Gastroenterologen. Und sie müssen jedes Jahr einen Ultraschall bekommen, ob eventuell eine Fibrose schon besteht. Ne? Eine sogenannte Elastizitätssonographie nennt sich das, um die Steifheit der Leber zu messen. Aber dieser Patient hatte ja keine chronische Hepatitis. Ne? Er hat eigentlich nur Rückenschmerzen und eine Depression mit Angststörung und seine Cholesterinerhöhung und Alkoholkonsum. Bevor wir eine Diagnose stellen, sollen wir welche Therapie anfordern? Zum Beispiel ich würde erstmal Therapie würde ich erstmal Flüssigkeitszufuhr machen und je nach Labor. Wenn er eine Entzündung hat, muss man Antibiotikum geben, natürlich, ja. Wenn er ansonsten kann man erstmal nichts machen in der Ambulanz. Man muss erstmal wissen, was er hat. Deswegen hat Herr Lale, als der Patient gefragt hat, was habe ich denn, er konnte nicht genau antworten. Ja, er hat gesagt, es kann das sein, das sein. Ich würde an Ihrer Stelle sagen, Sie haben wahrscheinlich eine ein Leberversagen. Warum wissen wir aber noch nicht, zum Beispiel, kann man sagen. Ja? Sie können aber auch sagen, es kann eine Galleabflussstörung sein. Ne? Und wenn der Patient Sie fragt, habe ich Leberkrebs, dann haben Sie gesagt, ja, könnte sein. Das würde ich gar nicht sagen, ja. Das würde ich überhaupt nicht sagen, weil dann machen Sie den Patienten sehr unzufrieden, sehr traurig und er ist eh schon depressiv, hat eine Angststörung. Dann machen Sie ihn noch unruhiger, als er eh schon ist. Ja, ich würde gar nichts in der Ambulanz mit Krebs sagen, überhaupt nichts. Ne? Sie müssen sagen, wir müssen erst Untersuchungen machen. Und um diese Diagnose zu stellen, ist viel zu früh. Auch wenn er sagt, könnte ich Krebs haben, das bezweifle ich erstmal. Wir müssen erst andere Ursachen ausschließen. Ja, das ist mit Krebs gar nichts in der Ambulanz sagen. Ne? Es sei denn, es ist bekannt. Wenn der Patient zu Ihnen kommt und sagt, ja, ich habe ein bekanntes HCC, also ich habe einen bekannten Lebertumor, dann ist es was anderes. Ne? Dann kann man natürlich darüber sprechen. Aber so Krebserkrankungen in Notaufnahme zu besprechen, das ist ungünstig. Sollte man lieber ruhig auf Station oder sogar mit dem Ober zusammen gegebenenfalls machen. Okay. Ne? Gibt es irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Sie können alles, alle Fragen stellen, die Sie möchten. Ich habe den Fall ein bisschen schwierig dargestellt. Dieser Patient hat ja alles gehabt. Ne? Der hat lebertoxische Medikamente, der hat Pruritus, der hat Dunkelverfärbungen. Ne? Oft haben die Patienten aber nicht alles zusammen. Die haben meistens nur eine Sache. Ne? Und von daher ist es oft auch einfacher. Ne? Mir ging es hier nur darum, dass Sie wissen, oder dass Sie sich überlegen sollten, dass das Thema Ikterus ein komplexes Thema ist. Es ist nicht wie Herzinfarkt, ja, das ist Herzinfarkt, Katheter fertig. Ne? Das ist nicht so. Ikterus ist komplizierter manchmal. Nicht immer. Erstmal mein Kollegen mich gefragt. Sie haben mein Name ist Krebs. Wir sollen Vor- und Nachname stellen Ja. eine Frage. Peter, ne? Peter Krebs. Peter Krebs. Okay. Der Nachname heißt auch schon Krebs. Ist mir gar nicht bewusst geworden. Der Patient hat gesagt, knapp 80 Kilogramm, aber danach 82 Kilogramm sagt. Knapp 80 Kilogramm, was bedeutet? Knapp 80 ist ja Okay. entweder 81 oder 79. Okay. Knapp. Einige Tagen, der Patient hat gesagt, welche zwischen Tagen Da muss man genau nachfragen. Bei manchen Patienten heißt einige Tage 3 Tage, 2 Tage. Bei manchen Patienten heißt einige Tage 3 Wochen. Da muss man selber nachfragen. Was meinen Sie mit einigen Tagen? Meinen Sie Tage oder Wochen oder Monate? Müssen Sie aktiv selber nachfragen. Aber meistens sind es ja 4, 5 Tage, würde ich sagen, ne? Der Patient hat gesagt, für keine Fieber, keine Übelkeit, keine Nausea, Erbrechen. Sollen wir fragen, Ihre Fieber hat einmal gemessen? Richtig, genau. Haben Sie Fieber überhaupt gemessen? Ne? Manche Patienten sagen auch zum Beispiel, ja, ich habe Fieber, ich bin krank. Dann fragen Sie, wie viel Grad haben Sie denn gemessen? Ja, ich habe gar nicht gemessen, ich habe nur gefühlt. Ja, das müssen Sie genau erfragen. Sehr gut. Das war's.